Nächste Station, Lichtenberg. Ausstieg rechts. Attention, please. We are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. Ich schlafe schon seit Wochen in einem viel zu großen Bett. Damals lagst du neben mir und heute bist du weg. Diesen Weg, den wir gegangen sind, haben unsere Schuhe verdreckt. Hab ein Loch in meinem Herz, aber das hab ich versteckt. Willst du diese Drugs oder mich? Hast du Platz oder nicht? Fuck mich bitte nicht mehr ab, kleine Bitch. Ich schreibe eine Nachricht und ich lösch sie wieder weg. Ich werde wieder panisch, will die alten Zeiten weg. Und ich weiß genau, wenn ich dich mal wieder seh, wird dich meine Welt zu grau und ich falle auf die Knie. Deine Pille machen taub, deine Träume. Wir tun es auch, aber bitte wach mich auf, weil ich diese Feeling schau. Du fragst, wie es mir geht, doch ich weiß, dass es dich nicht juckt. Ihre Worte und die Lügen hab ich unbedacht verschluckt. Immer wenn ich an dich denke, Ali, mach es mich kaputt. Seh dein Face an jeder zweiten, aber ich hab mich verguckt, guck. Ich hab mich verguckt, guck. Ich hab mich verguckt. Du fragst, wie es mir geht, doch ich weiß, dass es dich nicht juckt. Ihre Worte und die Lügen hab ich unbedacht verschluckt. Immer wenn ich an dich denke, Ali, mach es mich kaputt. Seh dein Face an ich wollte mit dir reden, du gibst einen Fuck. Mal an das, ich ist halt sein und 10% in meinem Kopf. Ich gab dir meine Liebe, doch ich schalte wieder ab. Waste meine Energy für Member aus der Stadt. Ich stand immer hinter dir, aber dir hat's nicht gereicht. Du warst nur in deiner Welt, in der die Molly wieder knallt. Du wolltest immer etwas anderes, aber nie den nächsten Halt. Musstest gehen und dich erst finden, wird auch ohne dich noch halt. Die Erinnerung verblassen, Polaroids zu blechen aus. Jeder Baum verliert die Blätter, lässt die Kippe aufgeraucht. Narbenhaie, neue kommen, ich geh wieder aus dem Haus. Aus lange nicht vergessen, keine Liebe an die Haus. Bitte mach das Licht aus, wenn du als Letzter gehst. Auch wenn du mir nicht glaubst, das wär gut für dich. Ich seh Licht in jedem Schatten, jeder bleibt auf seinem Weg. Ich umgeb mich nicht mit Ratten, weil ich nur nach oben will. Bitte mach das Licht aus, wenn du als Letzter gehst. Auch wenn du mir nicht glaubst, das wär gut für dich. Wir beide haben gelernt, was nun besser für uns ist. Und seit Wochen auch entfernt, ich hoffe, dass du glücklich bist. Du fragst, wie es mir geht, doch ich weiß, dass es dich nicht juckt. Ihre Worte und die Lügen hab ich unbedacht verschluckt. Immer wenn ich an dich denke, Ali, mach es mich kaputt. Seh dein Face in jeder zweiten, aber ich hab dich verguckt. Du fragst, wie es mir geht, doch ich weiß, dass es dich nicht juckt. Ihre Worte und die Lügen hab ich unbedacht verschluckt. Immer wenn ich an dich denke, Ali, mach es mich kaputt. Seh dein Face in jeder zweiten, aber ich hab dich verguckt. Ich hab mich verguckt.